Wir lassen uns nicht verarschen, wir tanzen und wir toben. Heb die Hände nach oben und dann lasst uns Disco proben. Hände nach oben und dann lasst uns Disco proben.